Das größte Glück, was ich mir vorstellen kann, ist, etwas für das Glück anderer getan zu haben. Diese Wertung von Konrad Wolf können Sie mit berechtigtem Stolz für sich in Anspruch nehmen. Für die Zukunft alles Gute wünschend, Ihr Kommandeur.